Siebte Szene. Halt, meine Herren! Nicht so schnell! Ich habe noch eine Zeugin! Was? Noch eine? Das dauert ja immer länger. Herr Walter, wollen Sie wirklich bis zum Schluss bleiben? Ja, ich bleibe. Frau Marthe, wer ist die Zeugin? Es ist Brigitte, Ruprechts Tante. Sie hat gestern Abend um 22:30 Ruprecht mit Eva im Garten gesehen. Sehr gut, sehr gut. Das ist eine wichtige Zeugin. Licht! Suchen Sie Frau Brigitte und bringen Sie sie hierher. Herr Walter, wir haben etwas Zeit, bis Licht mit der Zeugin zurückkommt. Wollen Sie vielleicht jetzt etwas trinken? Ja, gern. Ein Glas Wein, bitte. Hey, Liese! Bring eine Flasche Wein! Ach, Herr Adam, was ist Ihnen eigentlich passiert? Wie haben Sie sich verletzt? Ach, ich bin gefallen. Heute, gleich nach dem Aufstehen. Aber Sie haben ja zwei Wunden, vorn und hinten. Ja, ja, zwei Wunden. Zuerst bin ich gegen den Schrank gestoßen, vorn. Und dann bin ich auf den Boden gefallen, hinten. Ah, da kommt er ja schon, der gute Wein. Prost, Herr Walter. Trink immer guten Wein, dann scheint die Sonne dir ins Herz hinein. Und gerade heute haben Sie keine Perücke. So ein Pech. Was ist denn mit ihr passiert? Die Perücke? Das erzähle ich Ihnen gern. Gestern habe ich noch bis spät nachts für das Gericht gearbeitet. Es war dunkel, am Tisch nur eine Kerze. Deshalb musste ich mit meinen Augen ganz nahe ans Papier. Da wird es auf meinem Kopf plötzlich heiß und immer heißer. Ja, die Perücke, sie brennt, überall Feuer. Ich habe großes Glück gehabt, dass mir nichts Schlimmes passiert ist. Prost, Herr Walter, auf mein Glück. Nicht nur Sonne bringt der Wein, auch Glück bringt er ins Herz hinein. Ruprecht, Sie haben gesagt, dass Sie den anderen Mann, wenn es ihn gegeben hat, mit der Türklinke geschlagen haben. Wie oft und wo haben Sie ihn denn geschlagen? Zweimal habe ich ihn auf den Kopf geschlagen. Einmal hinten und einmal vorn. Ein Hoch dem guten Wein. So kann man immer lustig sein. Der Mann hat jetzt also zwei Wunden. So können wir ihn erkennen. Genau. Wenn Lebrecht zwei Wunden hat, trink Wein und denke nicht an morgen. Trink Wein, dann hast du keine Sorgen.